Chris Smither, Open Up Your Heart. Auch schon ein etwas älterer Herr, Chris Smither, lebt mittlerweile, glaube ich, in Florida. Leave the Light On heißt die CD, die von ihm erschienen ist. Und hier ist noch ein Song von ihm, und zwar der Titelsong, Chris Smither und Leave the Light On.